Ein verkohlter Flügel liegt im Wüstensand. Einige Meter weiter eine Turbine. Überreste einer alten Boeing 727. Abgestürzt in der Wüste von Mali. Von der Besatzung keine Spur. Und auch nicht von der Fracht. Alles, was man weiß, die Maschine kam aus Venezuela. Ein Schiffswrack vor der Küste in der Nähe von Limbé in Kamerun. Fischer hatten es gesichtet, als es in Flammen stand. Als sie zu dem Boot kamen, war es leer. Keine Besatzung, keine Fracht. Die Ursache des Brandes unklar. Alles, was man weiß, das Boot kam aus Nigeria. Es geschieht Rätselhaftes in Westafrika. Es werden Dinge transportiert, die keiner sieht, von Menschen, die im Dunkeln bleiben. Schon seit langem schleusen Kriminelle Waffen, Medikamente und Zigaretten durch Afrika. Der Kokainschmuggel ist dagegen erst kürzlich auf die Bildfläche geraten. Die Vereinten Nationen schätzen, dass jedes Jahr Kokain im Wert von mindestens 1 Milliarde US-Dollar von Südamerika durch Westafrika nach Europa gelangt. Und ein Land steht dabei besonders im Fokus: Guinea-Bissau. Die Hauptstadt Bissau erinnert mit ihren bunt getünchten, verwitterten Häusern ein bisschen an Havanna. Wie auf Kuba fahren uralte Autos über Straßen, die vor allem aus Schlaglöchern bestehen. Die Bars sind auch spätabends noch voll. Menschen prosten sich zu, auf Kreol und auf Portugiesisch, und trinken Schnaps, der aus Cashewnüssen gebrannt wird. Guinea-Bissau ist ein Stück Karibik mitten in Afrika. Vor dem Großmarkt an der Avenida Amilcar Cabral hält eine neue, schwarzglänzende Mercedes-Limousine, ohne Nummernschild. Marinegeneräle steigen aus, in leuchtend weißen Uniformen. Dieses Auto passt nicht nach Bissau, wo Neuwagen Mangelware sind. Es passt genauso wenig hierher wie die neuen, opulenten Luxusvillen. Bissau verändert sich und Padre Domingos K., der Generalvikar der Diözese, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Der Drogenhandel ist deutlich sichtbar geworden. Das sind Leute, die man bis gestern noch kannte und die ganz plötzlich reich geworden sind. Wir nennen sie die neuen Reichen von Bissau. Man fragt sich schon, wie diese Leute zu Geld kommen konnten. Und da sprechen viele von Drogenschmuggel. Das ist das Phänomen der Traffic der Drogen. Guinea-Bissau ist ein kleines Land, ungefähr so groß wie Belgien. Ein Staat mit gerade mal 1,5 Millionen Einwohnern. Bis 1974 gehörte es zu Portugal und heute zu den ärmsten Ländern der Welt. Ein Land, das offiziell vor allem vom Export von Cashewnüssen lebt. Doch das große Geld wird in Guinea-Bissau vor allem mit Kokain verdient. Auf diesem Gebiet kennt sich Lucinda Barbosa besonders gut aus. Sie ist Chefin der Kriminalpolizei. Ihr Büro befindet sich in einem gelben, baufälligen Haus im Zentrum der Hauptstadt Bissau. Zum Jobbeginn wurde ihr hier ein makabres Begrüßungsgeschenk vor die Tür gelegt, die Leiche eines Kollegen. Irgendwann kamen dann die Morddrohungen, doch das hat sie nicht abgeschreckt. Gott gibt mir die Kraft für meine Arbeit. Ich habe als Bürgerin dieses Landes und als gläubige Christin eine Mission zu erfüllen. Wenn ich zu lange über Bedrohungen nachdenken würde, dann könnte ich meine Arbeit nicht machen. Als Lucinda Barbosa vor 4 Jahren anfing, hatte die Kripo gerade mal 60 Mitarbeiter. Handschellen gab es bei der Polizei ebenso wenig wie Helikopter oder Flugzeuge. Die Polizei besaß ein funktionstüchtiges Boot und gerade mal 2 Dienstwagen im ganzen Land. Ein Mitarbeiter der Vereinten Nationen spottete: Wenn in Bissau jemand verhaftet wird, muss er mit dem Taxi zum Kommissariat gefahren werden. 2007 sorgte der Kokainschmuggel erstmals für größere Schlagzeilen und seitdem bekommt sie internationale Hilfe, vor allem aus Portugal, Brasilien und den USA. Aber die Probleme bleiben. Wir haben weiterhin nur wenig Personal und auch zu wenig moderne Technik, um wirkungsvoll zu ermitteln. Aber wir tun, was wir können. Wir hatten mit unseren beschränkten Mitteln relativ große Erfolge. Aber in dem Maße, in dem wir den Kampf gegen den Drogenhandel verstärkt haben, haben auch die Drogenhändler ihre Methoden verfeinert. Und da kommen wir kaum gegen an. We are dealing with unlimited budgets. Wir haben es hier mit unbegrenzten Ressourcen zu tun, sagt Manuel Pereira, Leiter der Zweigstelle des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung. They have the luxury of burning a plane because they just don't need it anymore. Die Drogenhändler können ein Flugzeug verbrennen, wenn sie es nicht mehr brauchen, und Beamte sehr leicht bestechen, insbesondere in Ländern, wo die Bezahlung bei, sagen wir, $1 pro Tag liegt. Was Menschen übrig bleibt, ist die Würde. Würde, um sich dem Drogenschmuggel zu widersetzen, trotz aller Armut. Oder dem Club beizutreten. Die UNO hat ihr Büro in Bissau 2008 geöffnet. Sie arbeitet mit Interpol und anderen Behörden zusammen, um dem Drogenschmuggel auf die Spur zu kommen. Offenbar mit Erfolg. Der Club der Drogenhändler wurde immer diskreter. Die Luxusautos verschwanden, Protzvillen wurden nicht weitergebaut, standen leer oder wurden an Ausländer vermietet. Die Kokainfunde gingen zurück und Südamerikaner ließen sich nur noch selten in Bissau blicken. Erst recht nach dem Vorfall auf dem Flugplatz von Bissau im Sommer 2008. Spanische und US-amerikanische Ermittler stellten einen Jet aus Venezuela sicher. Angeblich war er mit einer halben Tonne Kokain beladen. Die drei Crewmitglieder aus Venezuela wurden verhaftet, ebenso wie drei lokale Polizisten und zwei Fluglotsen. Auf rätselhafte Weise aber verschwand das Kokain. Die Armee hatte das Flugzeug bewacht, was viele in der Annahme bestärkte, dass das Militär den Drogenhandel von Guinea-Bissau organisiert. Im Fokus der Anschuldigungen steht Admiral José Américo Bubu Nachuto, kurz Bubu, der Chef der Marine. Die US-Botschaft in Dakar bezeichnete ihn offiziell als Drogenbaron. Bubu wies die Anschuldigungen zurück. Seine Marine kontrolliert die Wasserwege von Guinea-Bissau, auch die Gewässer um die vielen kleinen, unzugänglichen Inseln vor der Küste. Manuel Pereira von den Vereinten Nationen. The islands are indeed a big problem because they have no law enforcement capacity whatsoever. Die Inseln sind wirklich ein großes Problem. Dort gibt es keine Sicherheitskräfte. Und wir sprechen hier von über 80 Inseln, von denen nur 20 bewohnt sind. Es gibt Landebahnen, wo die Kleinflugzeuge landen können. Hier können die Drogen dann auf andere Flugzeuge oder Schnellboote verladen werden, ohne Kontrollen befürchten zu müssen. Es gibt mehrere Wege, um die Drogen nach Europa zu schleusen. Kleine Mengen werden von Passagieren im Flugzeug transportiert. Auch gelangt Kokain über den Landweg via Nordafrika nach Europa. Ein besonders wichtiger Transportweg dürfte aber tatsächlich übers Meer gehen. Experten mutmaßen, dass größere Mengen in europäischen Fischtrawler nach Spanien oder Portugal transportiert werden. Der Fischgeruch verhindere, dass Spürhunde die Drogen schnüffeln können. Und außerdem sei es aufwendig und teuer, solche Schiffe auseinanderzubauen. Fakt ist, alle Informationen zum Drogenschmuggel sind mit Vorsicht zu genießen, denn sie lassen sich nur schwer überprüfen. Wie effektiv die Regierung gegen den Drogenschmuggel vorgeht, lässt sich aber leicht überprüfen. In Catió, einer Kleinstadt im Osten des Landes. Auf der alten Landebahn am Stadtrand liegen Baumstämme auf dem Asphalt. Alle 50 Meter einer. Sie sollen die Drogenflugzeuge aus Amerika davon abhalten, hier zu landen. Ein Beweis dafür sein, dass die Regierung es ernst meint mit dem Kampf gegen die Drogenmafia. Eine Chimäre. Wenn die Drogenflugzeuge kommen, alle paar Wochen gegen 4 Uhr morgens, dann räumen ein paar Jungs aus dem Dorf die Stämme einfach zur Seite und helfen anschließend beim Verladen der Drogenpakete auf die Boote, die am nahegelegenen Flussufer andocken. Dafür bekommen sie 20.000 Francs auf die Hand, heißt es. 30 Euro. Das ist in Catió eine ganze Menge Geld. Die Landebahn einfach zu zerstören und damit unbrauchbar zu machen, so weit wollte die Regierung dann doch nicht gehen. Das Leben ist nicht einfach in Catió. Die meisten Menschen leben von ihrem Gemüsegarten oder vom Fischfang. Auf dem verwaisten Dorfplatz neben der verwitterten portugiesischen Kirche wartet ein Wunderheiler aus Nigeria auf Kunden. Das verlassene, grün gestrichene Gebäude daneben weist sich als Bar Paris aus. Eine Ziege, die davor grast, scheint die einzige Besucherin zu sein. Wer lange in Catió lebt, kann tatsächlich auf trübe Gedanken kommen. Arbeitslosigkeit, Armut, Misere bestimmen das Leben der Stadt. Katjo ist ein verlassenes Nest, in dem die Armut groß ist und die Hoffnung gering, wo jene den Ton angeben, die Geld haben. Und Geld lässt sich vor allem mit dem Drogenhandel verdienen. Amiva Gomez wird wütend, wenn sie über die Verhältnisse in Katjo redet. Sie ist gerade mal 16, spricht aber schon mit dem Sarkasmus einer Erwachsenen. Eines unserer größten Probleme hier ist der Druck der anderen. Wenn ein Mädchen sich besonders gut anzieht, dann wollen andere das auch. Alle Mädchen wollen sich die Haare schön machen, feine Klamotten tragen. Aber das ist schwer, denn es ist teuer. Da muss man sich eben so einen reichen Typen angeln. Ich finde das furchtbar. Es ist so schwer, so ermüdend hier zu leben. Alle Jugendlichen wollen weg. Es gibt nichts. Keine Straßen, keine guten Schulen. Politiker kommen nur im Wahlkampf her, anschließend vergessen sie uns. Alle Jugendlichen wollen weg. La population parfois montre des caractéristiques d'une population résignée. Die Bevölkerung zeigt Anzeichen der Resignation. Man nennt das in der hiesigen Sprache, dem Kreol, Jitu Kata. Diesen Ausdruck kennt hier jeder. Er bedeutet, es gibt keinen Weg, die Dinge zu ändern. Da bleibt einem nichts übrig, als die Arme zu senken. Fafali Kudavo ist Dekan der Privatuniversität Colinas do Boé in Bissau. Gelehrte wie er sind rar in dem Land, dessen Bevölkerung zu mindestens 60% Analphabeten sind. Kudavo kommt aus Togo und gilt als einer der besten Kenner des Landes. Der Grund für die Resignation sei das Versagen der Politiker, sagt er. Denn die Guineer hätten jeden Glauben an sie verloren. Die Geschichte der Politik in Guinea-Bissau ist eine Geschichte der Gewalt. Seit jeher ringen Politiker und Militärs um die Macht in dem Staat. Politische Konflikte werden oft nicht mit Worten ausgetragen, sondern mit Waffen. Nicht demokratische Wahlen brachten neue Führer an die Macht, sondern Staatsstreiche. Politiker wurden verhaftet, verschleppt, ermordet. Staatsgründer Amilcar Cabral wurde ebenso umgebracht wie der Präsident Nino Vieira. Er regierte Guinea-Bissau mit Unterbrechungen über 25 Jahre lang. Fafali Kudavo. Le pays a accédé à l'indépendance à travers des combats. Das Land ist durch Gewalt zur Unabhängigkeit gekommen und nicht durch Debatten wie etwa der Senegal. 38 Jahre später sind in dem Land noch immer nicht alle offenen Rechnungen aus dem Krieg beglichen. Es gibt eine Tradition von Hass und Gewalt. Seit 40 Jahren hat Gewalt die Elite dieses Landes hervorgebracht. C'est la violence qui a produit les plus grandes élites de ce pays depuis 40 ans. Diese Elite hat über Jahrzehnte vor allem von Staatsgeldern gelebt. Viele haben sich illegal daran bereichert. Das Geld kam auch aus den Industrieländern. Guinea-Bissau war zeitweise eines jener Länder, die den höchsten Pro-Kopf-Anteil an Entwicklungshilfe hatten. Diese Entwicklungsgelder wurden von der Elite abgeschöpft. Es wurde in Luxusvillen investiert und nicht etwa in eine nachhaltige Entwicklung. Das hat die Geldgeber irgendwann genervt. Nach dem Ende des Bürgerkriegs, Anfang dieses Jahrtausends, wurde die Hilfe zurückgefahren. Die Elite musste sich aber irgendwie weiterfinanzieren, also hat sie sich andere Einkommensquellen gesucht. Die politische Elite hat die Türen für den Drogenschmuggel geöffnet, aber sie brauchte dafür auch die Elite des Militärs. Die Generäle fanden zunehmend Geschmack an dem Geschäft mit dem Kokain und haben schließlich selbst die Regie übernommen. Kein Wunder, dass viele Guineer sich angewidert von der Politik abwenden und die Hoffnung auf eine Besserung der Verhältnisse verloren haben. Aber nicht alle sind von der Jukatem, der Resignation, ergriffen worden. Nicht alle glauben, dass sich nur mit Drogen Geld verdienen lässt. Es gibt auch jene, die optimistisch sind, trotz allem. Und die anpacken wollen, damit Guinea-Bissau eine bessere Zukunft hat. Die Clique der Weltverbesserer trifft sich in der Pizzeria. 15 sind sie, alle zwischen 20 und 30 Jahre alt. Und wenn alles gut läuft, dann sitzt hier in der Pizzeria die künftige Elite von Guinea-Bissau. Rota Act heißt die Jugendorganisation des Rotary Clubs. Sie organisiert Benefizveranstaltungen, Hilfskampagnen, Aktionstage in Schulen, auch zum Thema Drogen. Aber es geht um mehr als nur um Wohltätigkeitsarbeit, sagt Wirtschaftsstudent Domingo. Wir wollen die künftigen Führer des Landes ausbilden, damit diese dazu beitragen können, eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Viele der Mitglieder von Roter Akt haben im Ausland studiert. Sie sind zurückgekommen und wollen sich nun gegenseitig unter die Arme greifen, um gemeinsam das Land nach vorne zu bringen und es nicht den Drogenbaronen zu überlassen. Joelma hat in Frankreich Marketing studiert. Ihre Zukunft sieht sie nicht auf einer schicken Avenue von Paris, sondern in den staubigen Straßen von Bissau. Ich bin in Europa nicht nützlich. Europa ist gut entwickelt, Afrika nicht. Mein Know-how wird hier gebraucht. Ich habe mir gesagt, ich muss meinen Beitrag leisten, egal bei welcher Bezahlung, selbst wenn ich erstmal Straßen kehren muss. Auch für Aissa war es keine Frage, zurück in die Heimat zu gehen. In Brasilien hat sie Management studiert und sich auf Marketing in armen Ländern spezialisiert. Es sei toll in Brasilien gewesen, sagt sie. Immer hätten sie Strom und fließend Wasser gehabt. Und doch war auch für Aissa klar, sie muss zurück, um ihren Landsleuten die Augen zu öffnen. Sie hat die Gruppe Roter Akt gegründet. Mobilität ist für Aissa der Schlüssel zur Entwicklung. Manchmal spreche ich mit Menschen, die Guinea-Bissau nie verlassen haben. Sie denken, die ganze Welt sei wie hier. Sie verstehen nicht, wenn ich ihnen sage, dass manche Dinge nicht richtig sind oder besser sein müssen und sagen, warum sollen wir eigentlich dieses oder jenes ändern? Aber wenn man mit ihnen spricht, verstehen sie warum. Schließlich will jeder besser leben, zum Beispiel mehr Komfort, mehr und bessere Lebensmittel haben. Auch Raissa hat Glück gehabt. Ihr Vater Abdoulaye Sylla konnte ihr das Studium in Brasilien finanzieren. Abdoulaye hat noch in der DDR studiert und leitet heute ein Internetunternehmen in der Hauptstadt Bissau. Er hat es nicht leicht gehabt in seiner Heimat, kann ein Lied singen von Korruption, Intransparenz und Missmanagement. Die Zukunft des Landes liegt für ihn bei den Weltverbesserern aus der Pizzeria, den gut ausgebildeten Heimkehrern, den Mutigen, die an ein neues Guinea-Bissau glauben, an ein Guinea-Bissau jenseits von Drogenschmuggel und Entwicklungshilfe. Die Hoffnung ist an der Jugend. Die Jugend ist jeden Tag bewusster, dass man hier was ändern soll. Und diese Änderung wird nun nicht aus dieser sogenannten politischen Klasse, die wir zurzeit haben, kommen. Von woanders. Von der Jugend, von jenen, die ihre Hände noch sauber haben.